Heiner Müller, 4 Stücke im Prinzip an einem Abend. Und Sie fassen das zu dem großen Thema, ich würde fast sagen, Weltgeschichte der Revolution. Das wird ja in den 4 Stücken sehr unterschiedlich verhandelt. Was wäre für Sie der übergreifende Gedanke für die Inszenierung? Ja, vielleicht das Verhältnis zwischen staatlicher oder politischer Gewalt und Gewalt in menschlichen Beziehungen. Es ist eine Epoche zu Ende gegangen und da bietet sich an, eine Bestandsaufnahme dieser Epoche zu machen, die zu Ende geht. Und Mauser ist ein Versuch, die Mechanik der sowjetischen Revolution darzustellen. Und das sollte man jetzt tun, weil die Sowjetunion jetzt zerfällt nach dem Zusammenbruch der DDR. Das ist der Dominoeffekt, dass alles andere auch zusammenbricht. Da musste man kein Prophet sein, um das interessant zu finden, jetzt darüber nachzudenken. Läuft das nicht aber auch auf die alte Formel hinaus, aus historischen Texten sozusagen Zeitaktualität zu ziehen? Ja, ich sehe da keinen Widerspruch. Man kann die Gegenwart nicht verstehen ohne die Vergangenheit. Und es gibt auch keine Zukunft ohne Beschäftigung mit der Vergangenheit. Es ist aber offensichtlich doch so, dass das Publikum gegenwärtig an einer Vergangenheitsbewältigung, wie mir scheint, jedenfalls gar nicht so dringend interessiert ist, weil es gegenwärtig mit sehr vielen direkten Fragen konfrontiert ist, mit Problemen aus dem Alltag. Auch nicht so. Im Moment ist das so und sieht das so aus, aber da gibt es einen neuen Blick auch auf das Vergangene. Sie kennen diese merkwürdige Umfrage jetzt, dass, ich weiß nicht, 12% der DDR-Bevölkerung die Mauer wieder haben will und 21% der Westdeutschen. Also da ist schon einiges in Bewegung, hat sich einiges wieder verschoben, was vor einem halben Jahr noch ganz klar aussah. Es gibt keine abgeschlossenen Prozesse. Auch das hat sicherlich eben mit der mangelnden Vergangenheitsbewältigung zu tun. Aber sind die Leute nicht dieses Themas, dieses ewigen Revolutionsthemas müde? Ich weiß sie nicht. Ja, dann brauchen sie ja nicht reinzugehen und können auch rausgehen. Das nehme ich keinem übel. Das ist doch ganz normal. Jetzt gibt es ganz unmittelbare ökonomische, soziale Probleme und die stehen im Vordergrund, das ist ganz klar. Solange ich mich erinnern kann, sind Sie eigentlich mit diesen Gedanken, mit diesen Konzeptionen umgegangen. Warum halten Sie so stur daran fest? Ja, Goethe nach dem Gesetz, nach dem du angetreten. Also mich interessiert das und mich wird es weiter interessieren, weil es ist das größte Stoffreservoir dieses Jahrhunderts für mich, ist die Geschichte und das Scheitern dieses sozialistischen Experiments. Das ist der größte Stoff, den dieses Jahrhundert zu bieten hat. Und das ist mein Stoff und das wird mich weiter interessieren. Kann ich nur sagen, die Baudrillard, der Kommunismus hat keinen Ort mehr, ist jetzt ein Virus. Das Hauptmovens der Geschichte dieses Jahrhunderts und des nächsten wird sein, das Verhältnis zwischen Arm und Reich, die Verteilung des Reichtums. Und da braucht man nur den Spiegel zu lesen. Es gab eine gute Überschrift im Spiegel. Das war der Krieg des dritten Jahrtausends. Und das ist der Krieg des dritten Jahrtausends. Der hat gerade angefangen. Ist das auch das zentrale Problem ja der ersten und dritten Welt? Jetzt ist die erste Welt, wenn man in diesen Kategorien denken will, unmittelbar mit der dritten konfrontiert. Und das ist nicht unbedingt ein Sieg der ersten Welt. Das wird sich herausstellen. Das wird sehr kompliziert. Sie schreiben schon wieder, haben Sie angedeutet, an einem Stoff um Stalingrad, also doch wieder an einem Stoff aus der deutschen Geschichte? Ja, aus der deutschen und russischen Geschichte. Und das ist schon sehr wesentlich für dieses Jahrhundert. Auch festmachen kann man es ja einfach an den Figuren Hitler und Stalin. Das sind die zwei prägende Figuren dieses Jahrhunderts oder dieser Epoche. Zurück zu Ihrer Inszenierung. Hat sich denn in diesen langen Jahren, das ist ja nun über einen Prozess von 20 Jahren fast gegangen mit Mauser, hat sich da in Ihren Vorstellungen für diese Inszenierung nicht sehr vieles geändert, vielleicht sogar gedreht? Nicht gedreht, nein, die Texte sind haltbar, die sind auch in 10 Jahren anders interpretierbar. Und das passiert mit jedem Text, war bei Lohndrücker genauso. Ich habe was anderes geschrieben, als ich dachte. Aber der Text ist richtig und der ist präzis und den kann man jetzt auch anders lesen. Mit einem anderen Wissen, mit einer anderen Erfahrung. Ich habe etwas objektiv beschrieben und meine Sympathien als Autor spielen da eigentlich gar keine Rolle. Natürlich ist es logisch, dass man jetzt mehr auf der Seite der Opfer sein muss als auf der Seite der Täter. Damals war ich vielleicht sehr gespalten, auch auf der Seite der Täter. Trotzdem muss man auch gegenüber den Tätern gerecht sein, die waren auch Opfer. Dieses komplizierte Wechselverhältnis Opfer-Täter. Ja. Vielleicht abschließend, da Sie zu dem Fünfer-Konsortium am Berliner Ensemble gehören, das dort die Leitung verantworten wird. Gibt es da schon konkrete Vorstellungen oder Projekte? Nein, gar keine Projekte. Jetzt fangen die Gespräche an darüber, wie das Ganze aussehen kann und aussehen soll. Der Matthias Langhoff wollte mich dabei haben und der Zadek mag mich, ich mag ihn. Und Palitsch kennen wir auch alle sehr lange und wir wollen versuchen, da vielleicht etwas Neues und Lebendiges draus zu machen. Wir werden sehen, ob es gelingt.